Wissenschaft im Brennpunkt. Wenn ich jetzt so vorne schaue, sehe ich tiefgrau rechts, ein bisschen heller grau, ein bisschen rechts und ein bisschen links, gerade in der Mitte, da ist es noch etwas dunkleres. Der Mann, der hier beschreibt, was er sieht, erfüllt alle Kriterien eines Cyborgs, denn er trägt einen Chip in seinem Auge. Der Begriff Cyborg bezeichnet ein Mischwesen aus Mensch und Maschine. Erstmals verwendet wurde er von dem australischen Wissenschaftler Manfred Kleins und dem US-amerikanischen Mediziner Nathan Klein. In einem gemeinsamen Aufsatz von 1960 entwarfen sie das Bild eines Menschen, dem es technische Implantate ermöglichen, in einer lebensfeindlichen Umgebung im Weltraum zu überleben. Wenn Mediziner heute einem Menschen einen Chip ins Auge setzen, verfolgen sie damit ganz andere Ziele. Licht ins Dunkel. Ein Neurochip für Blinde. Von Christine Rabe. Die Erkrankung nennt man Retinitis pigmentosa. Und das ist so eine angeborene Krankheit, genetisch übertragen. Ich war dem ersten in Familie. Als ich 4 Jahre alt war, hat man bemerkt auf dem Kindergarten, dass etwas nicht stimmte. Und dann bin ich zum Augenarzt gegangen. Der hat uns mitgenommen zum universitären Krankenhaus in Rotterdam. Die Augenklinik in Rotterdam, und da hat man festgestellt, dass es Retinitis pigmentosa war. Mit Anfang 30 war Lido Hundavangas blind. Die Krankheit, die ihn im Laufe der Jahre sein Augenlicht gekostet hat, zerstört die Zellen der Netzhaut. Die Netzhaut, oder auch Retina, befindet sich im Inneren des Auges, hinter der Linse und dem Glaskörper. Sie besteht aus mehreren Schichten von Nervenzellen. Einige von ihnen reagieren auf Licht, verwandeln die Lichtinformation in Nervenimpulse. Von diesen sogenannten Photorezeptorzellen gibt es 2 Sorten, Zapfen und Stäbchen. Die Stäbchen sind nur bei Dämmerung aktiv und vermitteln Schwarz-Weiß-Eindrücke. Bei Retinitis pigmentosa sterben sie zuerst. Erst später gehen auch die wichtigeren Zapfen zugrunde. Matthias Seliger leitet an der Universitätsklinik Tübingen eine Sprechstunde für Patienten mit Netzhauterkrankungen. Dadurch, dass die Stäbchen verschwinden, wird die Netzhaut so gestört, dass die Zapfen sekundär, also danach als Folge davon, betroffen sind, obwohl sie selbst gar nicht betroffen sind. Und wenn man natürlich wüsste, woran das genau liegt, das ist noch gar nicht genau bekannt, könnte man natürlich in diesen Prozess eingreifen und das Absterben der Zapfen, die wir eigentlich am meisten täglich brauchen, zu verhindern. Eine Therapie, die die Krankheit aufhalten kann, davon träumen Patienten und Augenärzte schon seit langem. Aber es gibt viele unterschiedliche Formen von Retinitis pigmentosa, die wahrscheinlich alle andere Behandlungsarten erfordern, denn bei jeder sind andere Gene für die Symptome verantwortlich. Mal erblinden die Betroffenen schon sehr schnell, dann wieder wird das Sehen erst über viele Jahre hinweg immer schlechter. Sind die Photorezeptoren der Netzhaut erst einmal zerstört, kann bisher keine biomedizinische Therapie einem Patienten das Augenlicht zurückgeben. Das gelingt nur einem winzigen Stück Technik, einem Sehchip. Das erfolgreichste derzeit verfügbare Modell hat der Augenarzt Eberhard Zrenner von der Universitätsklinik Tübingen innerhalb von 15 Jahren mit einem großen Team an Mitarbeitern entwickelt. Unser Chip hat 1500 kleine Fotodioden. Die nehmen das Licht erstmal auf, ganz natürlich durch die Augenlinse. Hinter jeder Fotodiode sitzt ein Verstärker. Und es wird weitergeleitet an eine winzige Elektrode, also viel kleiner als ein menschliches Haar, was dann die Zellen, die in der Nähe dieser Elektrode liegen, reizt. Und diese 1500 Elektroden plus 1500 Verstärker plus 1500 Fotodioden sind alle auf einem kleinen Blättchen von 3x3 mm, viel kleiner als wenn Sie so ein Locher nehmen und Papier aufstanzen, also viel kleiner. Und da drauf sitzen die alle, diese Dioden und Verstärker. Und jede arbeitet für sich, guckt 7-mal ungefähr in der Sekunde die Welt an und wirft auf diesem Viereck ein Abbild dieses physikalischen Bildes als elektrisches Bild raus und gibt es an die Bipolarzellen weiter, schickt es zum Gehirn. Einen Chip zu bauen, der Lichtinformationen in elektrische Impulse verwandelt, ist zunächst einmal nicht schwer. Die Herausforderung liegt darin, ihn so zu bauen, dass das menschliche Nervensystem ihn versteht. Zurzeit ist es noch nicht möglich, eine Nervenzelle gezielt durch einen elektrischen Impuls zu reizen. Meist werden die benachbarten Zellen gleich mit aktiviert. Das Bild, das der Sehchip im Gehirn erzeugt, wird unscharf. Was sieht der Patient? Er sieht natürlich nur Schemen, denn wir haben natürlich sehr viel feinere Auflösung mit unseren natürlichen Fotorezeptoren. Lüder Hundertwangers ist 45 Jahre alt und schon seit mehr als 10 Jahren blind. Er arbeitet bei der Stadt in Utrecht und ist dort für die Verkehrsplanung zuständig. Seine Freunde und seine Familie unterstützen ihn bei vielen Aktivitäten. Beispielsweise, wenn er den New York Marathon mitlaufen will oder auch in seinem Alltag auf dem Weg zur Arbeit. Mobilität, das ist die größte Einschränkung, obwohl man damit zurechtkommt. Es gibt viele Möglichkeiten, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Begleitung von Personen, mitfahren mit Freunden, mit Familie. Das geht oft, aber man hat es nicht immer in eigener Hand. Man soll sich immer ein bisschen richten nach der Umgebung. Seine Augenärztin hat ihm vor mehr als einem Jahr erzählt, dass es in Tübingen Ärzte gäbe, die ihm einen Chip ins Auge einsetzen könnten. Damals habe ich noch Zweifel, weil ich immerhin gedacht hatte, ich suche etwas, was näher an die Natur das Auge bleibt. Damit meine ich, dass ich mir suchte eine Transplantation oder vielleicht Gentherapie oder so etwas, womit man fast nah am Wesen des Auges bleibt. Doch habe ich gesagt, ich will gern wissen, was da läuft in Tübingen. Die Tübinger Sehprothese schien für Lüde Hundertwangers tatsächlich die einzige Möglichkeit zu sein, wieder sehen zu können. Zusammen mit seiner Frau hat er sich bei den Tübinger Ärzten über die Möglichkeiten und die Risiken informiert. Er entschließt sich, den Eingriff zu wagen. Als wir nach Tübingen gekommen sind, haben wir gesagt, alles, was es bringt, ist positiv. Und wir gehen neutral darin, keine hohen Erwartungen. Wie mein Leben jetzt ist, da kann man gut mit zurechtkommen, kein Problem. So alles, was extra bringt, ist positiv. Im September 2010 setzt ein Chirurg ihm den Sehchip in das linke Auge ein. Als der wenige Tage nach der Operation zum ersten Mal eingeschaltet wird, nimmt der Holländer tatsächlich ein Leuchten wahr. Das ist ein spezielles Gefühl. Dann weiß man direkt, dem Chip, der macht richtig etwas, das Ding funktioniert. Und das ist natürlich ein erfreulicher Gedanke. Ja, dann sieht man auch die Konturen von der Chip. Das ist merkwürdig. Um aus einem blinden Menschen einen Cyborg zu machen, ist eine 4-stündige Operation notwendig. Bislang sind 17 Patienten mit einer solchen Sehprothese ausgestattet worden. Bei den ersten erfolgte die Stromversorgung noch durch ein Kabel durch die Kopfhaut. Der Chip musste nach einigen Wochen wieder entfernt werden. Erst im Sommer 2010 begannen die Tübinger Ärzte damit, einer kleinen Gruppe von Patienten einen Chip zu implantieren, der im Auge bleiben soll. Das Tübinger Modell ist eine sogenannte subretinale Sehprothese. Sie liegt unter der Retina, genau dort, wo bei Gesunden die Photorezeptorzellen liegen, die Zapfen und die Stäbchen. Eberhard Zrenner. Wenn Sie sich die Netzhaut mal so als kleinen Neurocomputer vorstellen mit vielen Millionen Lichtempfängern, Zapfen und Stäbchen, dann wird schon gleich in der Netzhaut, im Auge, die Information von diesen Zapfen und Stäbchen intensiv verarbeitet und mit nur 1 Million Fasern über den Sehnerv zum Gehirn geführt. Also man sieht, in der Netzhaut passiert schon Informationsverdichtung von 1 zu 100 ungefähr. Und jetzt hat die Netzhaut sozusagen einen Eingang, wie ein Computer eine Tastatur hat. Und wir koppeln also am Eingang an, dort wo die degenerierten Zapfen und Stäbchen mal waren. Dort setzen wir elektronische Lichtempfänger und Verstärker und Elektroden hin und benutzen den Rest der Netzhaut, wo dann auf ganz natürliche Weise das Bild der elektronischen Bildgeber verarbeitet und über die Fasern zum Sehnerven weitergegeben wird. Bei der subretinalen Sehprothese werden die Lichtinformationen der Fotodioden an die intakten, nachgeschalteten Nervenzellen weitergegeben. Sie sind hochspezialisiert und werten die Lichtinformation aus, noch bevor sie in den Sehnerv und das Gehirn gelangen. Das ist beim sogenannten epiretinalen Implantat anders. Es sitzt auf der Netzhaut. Eine Kamera, die meist an einer Brille befestigt ist, überträgt die Bildinformationen an den Chip im Auge. Von hier aus müssen die Signale irgendwie den Sehnerv erreichen. Und genau da liegt die Schwierigkeit. Wie ein Kamerabild in elektrische Impulse übersetzen, die vom menschlichen Nervensystem auch verstanden werden. An der Universität Marburg arbeitet man daran. Mitarbeiter des Instituts für Neurophysik haben ihre epiretinale Sehprothese bereits vor 2 Jahren an 6 blinden Patienten mit Retinitis pigmentosa getestet. Thomas Wachtler hat sie mitentwickelt. Die visuelle Information, die wird von einer Kamera aufgenommen und über eine Encoder-Elektronik in Sendesignale verwandelt. Ein Sender, der zum Beispiel in einem Brillengestell sitzen kann vor dem Auge, sendet die Signale an das Implantat. Von den 6 Patienten, in denen die Marburger Sehprothese bislang getestet wurde, erhielten alle durch die Stimulation des Chips einen Seheindruck. Allerdings wurde die Sehprothese bereits nach wenigen Wochen wieder entfernt. Ob mit ihr ein halbwegs alltagstaugliches Sehen möglich ist, müssen weitere Studien erst noch zeigen. Im Moment versuchen die Marburger Physiker, die Kommunikation zwischen Chip und Nervenzellen zu verbessern. Deutlich mehr Erfahrung gibt es mit einer anderen epiretinalen Sehprothese. Die US-amerikanische Firma Second Sight hat bereits mehr als 30 Patienten eine solche Sehprothese implantiert. Einige Patienten leben seit Jahren mit dem Gerät. Der amerikanische Augenarzt Michael Marmer von der Stanford-Universität kennt die Grenzen der Sehprothese von Second Sight. To give people Um Menschen wirkliches Sehen zurückzugeben, also so, dass sie ein Gesicht erkennen, dass sie lesen können, braucht man Tausende von Elementen. Der Chip von Second Sight hat aber nur 60 Elektroden. Das Gehirn kann damit schon erstaunlich viel anfangen, vor allem, wenn es den Kontext kennt. Wenn Sie also wissen, dass da Früchte auf dem Tisch liegen, können Sie vielleicht einen Apfel von einer Banane unterscheiden. Um aber wirklich flüssig lesen zu können, braucht man Tausende von Elektroden. Für die meisten Patienten, die an Retinitis pigmentosa leiden, würde sich eine Sehprothese von Second Sight zurzeit kaum lohnen. Das meint jedenfalls Michael Marmer. Im Moment, denke ich, ist diese Prothese nur für völlig oder fast völlig erblindete Patienten geeignet. Ich habe einige Patienten in diesem Stadium. Wenn Sie mich fragen, sage ich Ihnen, dass Sie sich bei Second Sight über die Möglichkeiten informieren sollen. Aber die meisten Patienten mit dieser Erkrankung haben im Moment noch ein deutlich besseres Sehen, als es ihnen eine Second Sight Sehprothese ermöglichen könnte. Für die meisten wäre es also nicht sehr weise, so etwas machen zu lassen. Experten wie Michael Marmer halten die Tübinger Sehprothese für das zurzeit erfolgreichste Retina-Implantat. Möglicherweise hat es einige Vorteile, das Implantat unter und nicht auf der Netzhaut einzusetzen. Eberhard Zrenner. Erstens, wenn es unter der Netzhaut steckt, dann steckt es fest drin, verschiebt sich nicht mehr, wenn es einmal implantiert ist, weil die Netzhaut ja oben drauf liegt. Während beim epiretinalen Ansatz auf der Netzhaut muss man Nägelchen verwenden, um das auf der Lederhaut tatsächlich zu nageln, damit es auf der Netzhaut auch wirklich liegen bleibt. Zweiter Punkt ist, dadurch, dass wir keine Kamera außen haben, sondern den Empfänger gleich im Auge, bewegt sich der Empfänger mit dem Auge mit. Das heißt, dort, wo ich hingucke, ist auch das Objekt. Im anderen Fall mit der Kamera außen muss ich ja den Kopf erst hindrehen. Und bei uns durch die natürlichen Augenbewegungen wird das Bild automatisch immer wieder aufgefrischt. Keine 2 Wochen sind seit der Operation vergangen. An den Chip in seinem Kopf hat sich Lüde Hundertwangers inzwischen gewöhnt. Mit ihm tatsächlich zu sehen, muss er allerdings noch trainieren. Der Chip funktioniert gut, mein Gehirn noch nicht. Die Ärzte haben ihm bereits vor der Operation gesagt, dass sein Gehirn erst lernen muss, die im Vergleich zum natürlichen Sehen eher unscharfen Informationen des Chips zu verarbeiten. Heute Morgen lief es gut, nur hellschwarz war ein Problem. Ja, weil das wahrscheinlich Infrarot ist. Sie können ja auch Infrarot sehen. Und wenn jetzt ein Gegenstand aus dem Licht uns schwarz erscheint, aber einen hohen Rotanteil hat, den wir nicht sehen können im Langwelligen, dann ist er für Sie hell, weil der Chip natürlich das Infrarot dann als Reizlicht empfindet. Heute hatten wir helle und schwarze Flecken nebeneinander gehalten und da waren die schwarzen Flächen auf einem dunklen Hintergrund plötzlich auch hell, vermutlich weil sie eben doch Infrarot reflektiert haben. So wie früher, ein Mann von 6 Millionen, aber nur das in dem Auge. Der 6 Millionen Dollar Mann ist eine Fernsehserie, die Lüde Hundertwangers als Jugendlicher gesehen hat. Die Hauptperson ist ein Cyborg-Agent mit Superkräften, der auch im Infraroten noch sehen konnte. Mit Superkräften hat die Infrarotempfindlichkeit des Tübinger Chips aber nichts zu tun. Die ungewohnte Wahrnehmung ist schlichtweg störend. Mit dem Chip zu sehen, muss Lido Hundertwangers immer noch üben. Dabei hilft ihm neben Eberhards Renner auch Gernot Hördörfer. Als freiberuflicher Mobilitätstrainer bringt er Blinden und schwer Sehbehinderten normalerweise den Umgang mit dem Blindenstock bei. Beim Sehtraining mit Lüde Hundertwangers verteilt er einen weißen Teller, ein weißes Messer und eine weiße Gabel zusammen mit einer weißen Tasse auf einer schwarzen Tischdecke. Okay, wir fangen dann an. Ich lege Ihnen jetzt dann das Gedeck da vor Ihnen hin, auf den Tisch. So. Und jetzt legen Sie dann das Messer auf 12 Uhr. Das Messer? Wir können ja ein bisschen uns erzählen, was Sie sehen. Okay, dem großen Schüssel ist in Mitte. Wenn ich von dem Schüssel hier rumschaue, dem Teller, dann sehe ich, da ist etwas Langes, dort etwas größer, ist auch rund. Dann liegt da noch etwas, da bin ich noch nicht ganz draus, was ich da ganz genau sehe. So schaue ich immer mal herum, um zu beobachten, was findet man so überall. Da liegt auch etwas Längeres. Dann glaube ich, dass ich die Umgebung des Tellers so ein bisschen angeschaut habe. Ich sehe da etwas wie eine Runde darin ein. So, das ist schwierig. Es kann so kein Messer sein. Ich glaube, das ist zu groß für ein Messer, so wie ich es sehe. Der Chip in Lüde Hundertwangers linkem Auge zeigt ihm nur einen kleinen Ausschnitt der Welt. Deswegen muss er ständig seinen Kopf hin und her bewegen, um die Oberfläche des Tisches komplett zu erfassen. Das Messer auf der rechten Seite hat er noch nicht gesehen, weil er noch nicht weit genug nach rechts geschaut hat. Die runde Tasse oben hat er allerdings schon erfasst. Also nochmal beschreiben, was Sie da ja mitsehen. Ich zweifle zwischen hier und ich sehe da auch etwas. Was ist dann nach Ihrer, der wahrscheinlichste? Der Messer. Ja. Und dann auf 12 Uhr. Ja, da steht noch etwas. Das soll ich so machen. Ja, okay, wunderbar. Es hat eine Weile gedauert, aber schließlich hat Lüde Hundertwangers es geschafft. Er hat das Messer auf der rechten Seite gefunden und es auf 12 Uhr gelegt. Es ist ganz klar, dass es möglich ist, bis hin zum Buchstaben erkennen, auch tatsächlich zu lesen. Also Buchstaben 4 cm Größe. Wir haben einen Patienten, der hat uns dann erzählt, dass wir den Namen falsch geschrieben haben, nachdem er 5 Jahre erst blind war. Haben wir tatsächlich falsch geschrieben. Der schreibt seinen Namen Mika mit 2 i und erzählte uns dann, okay, habt ihr nicht richtig gemacht. Oder Patienten, die jetzt in Tübingen in die Stadt gehen, in ein Restaurant und dort eben Messer und Gabel sehen und direkt zugreifen oder das Glas Bier direkt sehen können, was sie schon viele Jahre nicht mehr gesehen haben. Oder eine Patientin, die berichtet, ich saß im Garten und auf einmal sehe ich, dass da eine Sonnenblume ist, also eine relativ große Blume. Das ist natürlich nicht sehen, wie wir jetzt alle Sehenden das empfinden. Buchstaben konnte bislang nur ein Patient sicher lesen. Wie gut jemand mit dem Chip sehen kann, hängt wahrscheinlich auch mit dem Zustand der Nervenzellen in seiner Retina zusammen. Wenn diese Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, nicht erregt worden sind, verkümmern sie. Aber natürlich kann ein winziger Chip mit nur 1500 Fotodioden selbst im günstigsten Fall nicht dasselbe leisten wie mehrere Millionen Fotorezeptoren in einer gesunden Netzhaut. Außerdem ist Sehen kein Prozess, bei dem ein Lichtreiz 1:1 in Bildinformation übersetzt wird. Die Nervenzellen im Auge, im Sehzentrum unseres Gehirns, benutzen die von den Fotorezeptoren kommenden Lichtinformationen nur, um ein Bild von der Welt zu konstruieren. Bestimmte Informationen werden dabei weggelassen, andere stärker betont. Farbe, Kontrast und Bewegung sind letztendlich Konstrukte. Wer in diesen komplizierten Prozess mit einem Chip eingreifen will, muss aufpassen, dass er kein heilloses Chaos anrichtet. Eberhard Srenner. Die Hauptherausforderung von der wissenschaftlichen Seite her war, diesen ganz schmalen Weg durch den Urwald zu finden. Ist die Elektrode zu groß, ist die Auflösung zu schlecht. Ist die Elektrode zu klein, kommt nicht genug Strom durch oder sie zerplatzt wie eine Sicherung. Ist der Chip zu groß, passt sich der Netzhaut nicht an, löst sie sich ab. Ist er zu klein, habe ich kein Fenster. Das heißt, es gibt für jede Ziffer, die an dem Bauplan steht, einen ganz schmalen Grad dessen, was möglich ist, weil die Biologie uns Grenzen gibt. Und natürlich kommt die Tübinger Sehprothese nicht für jeden Blinden in Frage. Sie kann lediglich die zerstörten Photorezeptorzellen ersetzen. Wir brauchen natürlich einen intakten Sehnerven. Also wenn jemand durch einen Unfall einen Sehnervenriss oder sowas hat, dann geht es natürlich nicht mehr. Wir brauchen auch eine intakte innere Netzhaut. Also es geht auch nicht bei Glaukom. Es geht bei all den Patienten, bei denen die innere Netzhaut, das Sehnerv und das Gehirn noch funktioniert, sondern bei denen eben die Photorezeptoren zugrunde gegangen sind und ersetzt werden. Das sind eben die Patienten mit Retinitis pigmentosa, relativ junge Patienten, die schon in frühen Jahren blind sind. Und wir hoffen, dass wir das eines Tages auch erweitern können auf Patienten mit schweren Formen der altersbedingten Makuladegeneration. Von den 30.000 bis 40.000 Patienten, die in Deutschland leben, haben viele noch ein Restsehvermögen, das über dem liegt, was ihnen der Chip zurzeit ermöglichen würde. Andere Arbeitsgruppen entwickeln Systeme, die den Sehnerv oder sogar das Sehzentrum in der Großhirnrinde direkt reizen. Dann könnten wahrscheinlich auch andere Formen von Blindheit behandelt werden. In den USA, Australien, Japan und anderen Ländern arbeitet eine Vielzahl von Forschern an elektronischen Sehprothesen. Aber keine von ihnen konnte bislang so erfolgreich am Menschen erprobt werden wie das Tübinger Modell. Lüder Hundertwangers will einen Spaziergang machen. Dazu steckt er eine Tasche mit einem Kästchen ein, an dem er die Helligkeit und den Kontrast des Chips in seinem Auge einstellen kann. Hinter seinem linken Ohr befestigt er mit einem Magneten einen Sender. Denn dort haben die Chirurgen die Spule implantiert, die mit dem Chip verbunden ist und ihn mit Strom versorgt. Der Sender lädt sie auf. Gernot Hördörfer begleitet Lüdow bei seinem Spaziergang. Auch das gehört zum Training. Glauben Sie, was es dann ist? Ein Fenster? Mhm. Gut, glaube ich. Ja. Es ist so, es ist ein Schaufenster. Nicht erleuchtet. Aber ich wollte gerade sagen, ist nicht erleuchtet. Nicht erleuchtet. Genau, das ist, dann beginnt man auf die andere Seite. Da ist Licht drin, das läuft weiter durch nach unten. Ich sehe es bis da, ungefähr. Dem Licht sehe ich da, dort, genau. Da oben. Das ist die Lampe. Ja. Würden Sie vermuten, Schaufenstertüre? Ich zweifle, wenn es eine Tür ist, ist es eine Tür mit Stufe. Ah ja. Aber ich würde sagen Schaufenster, weil es ziemlich gleichmäßig hell ist darunter. Ah ja, genau. Und das gleichmäßige Helle und ist dann eher die Mauer. Ja, aber das kann ja auch falsch sein. Ah ja, gehen Sie mal drauf zu. Ja. Ja, ich bekomme jetzt andere Signale. Wir sind auf von Nähe. Licht, genau. Ja, genau. Dem Licht ist jetzt mehr auf meine Augenhöhe. Da ist ein Licht, ein bisschen nach unten, tiefer. Ja. Ich weiß nicht, was im Schaufenster liegt. Könnt ihr denn sagen, ist es ein großes Schaufenster, verschiedene Schaufenster, mehrere? Oder? Ich glaube, dass hier etwas dazwischen sitzt. Ja, genau. Da ist praktisch ein Posten. Ja. Und da ist auch ein Licht im Vitrin. Ja. Da steht etwas, glaube ich. Das ist angeleuchtet, oder das ist der Boden, den angeleuchtet ist. Ja. Das, und da ist auch eine Lampe. Okay. Ja, ich bin immer froh, dass Sie das bestätigen. Das mittlere Schaufenster ist die Türe, kann man so sagen, ne? Dass man da ein Licht sieht, da ein Licht, genau. In den unteren, genau. Und bei der Tür nicht. Genau. Okay. Genau. Könnte man auch differenzierter machen, aber ist klar, ich glaube, Ihnen würde es reichen, mit diesen zwei Unterscheidungen die Tür dann zu finden in der Mitte. Man erkennt die Dinge, die man gern sehen will, und es ist noch nicht alles da, so wie es früher war, aber wenn man so in ein Schaufenster Lichter brennen sieht und ein Schaufenster erkennt und so etwas, da sind wir die ganze Reise für angefangen. Für mich ist auch immer noch ein Abenteuer herauszubekommen, was wirklich wahrzunehmen ist und wie die Abbildung ist, die dann doch sehr anders ist. Also die Eindrücke, die visuellen Eindrücke sind anders als ein sehr hochgradig Sehbehinderter noch hat, der wirklich noch Bilder oder noch Objekte oder andere Quellen hat. Der Chip hat eine andere Schwarz-Weiß und hat eine andere Lichtinformation. Und das finde ich, ist für mich auch immer neu. Und deswegen frage ich auch immer viel, was Sie jetzt wahrnehmen, dass Sie es mir beschreiben, weil ich kann es mir noch nicht so vorstellen. Sicher ist, dass in Zukunft viele Cyborgs mit künstlichem Sehvermögen durch die Straßen wandeln werden. Und was wäre daran so ungewöhnlich? Schließlich gibt es schon Tausende von Menschen mit Herzschrittmachern und implantierbaren Hörprothesen. Per Definition sind sie alle Cyborgs. Aber auch die Biomedizin hat Erfolge zu verzeichnen und konkurriert mit der Sehprothese. Vor nicht allzu langer Zeit wurde erstmals eine Gentherapie für eine Sonderform von Retinitis pigmentosa mit Erfolg am Menschen getestet. Matthias Seliger arbeitet an der Tübinger Universitätsklinik selbst an Gentherapien für ähnliche Erkrankungen. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es sehr viele verschiedene Ansätze geben wird. Es wird Ansätze geben, wo die Netzhautzellen schon völlig degeneriert sind. Das wird sicherlich für den Chip sehr günstig sein. Es wird am Anfang, wenn die Erkrankungen sehr früh auftreten, möglicherweise sowas wie Wachstumsfaktoren geben, die die Zellen sozusagen länger am Leben halten, bis eine andere Therapie greifen kann. Und es wird eben auch Gentherapien geben, sicherlich, die eben gezielt Gene austauschen. Ich glaube, dass wir so in einem Stadium sind, wo es uns auch darum ging, wirklich die Machbarkeit dieses Ansatzes zu zeigen. Geht es überhaupt? Also so ähnlich wie die Gebrüder Wright, die 1906 gezeigt haben, man kann fliegen, aber sie sind eigentlich nur 200 Meter weit geflogen. Da sind wir jetzt auch ungefähr. Wir haben gezeigt, man kann mit elektronischen Implantaten das ersetzen. Es ist noch nicht farbig, es ist noch ein kleines Fenster, durch das die Menschen durchgucken. Wir wissen, dass es für die Patienten sehr viel bedeutet, auf einmal wieder Dinge finden zu können, sich selbstständig durch die Stadt zu bewegen. Das beflügelt dann auch die Forscher, weil wir haben ja jetzt 15 Jahre daran gearbeitet. Wir wussten ja von Anfang an nicht, ob das funktionieren wird oder nicht. Und jetzt wissen wir, es geht. Ich bin glücklich und auch ein bisschen stolz, daran beteiligt zu sein. Es ist eine Riesenerfahrung. Sie hörten Licht ins Dunkel, ein Neurochip für Blinde, von Christine Rabe. Es sprachen Claudia Mischke, Ilse Strambowski und Christoph Wittelsbürger. Produktion Ariane Kessisoglu. Redaktion Christiane Knoll.